Masse ist gleich Treibstoff zum Verfeuern, in deren Mittelpunkt ein junger Mensch am Anfang seines Lebens steht, als hätte er a. keine andere Möglichkeit und b. die rote Pille bereits jetzt geschluckt. KERNBOTSCHAFT, Kernbotschaft. Macht zur Wahrheit oder Mut zum Wissen, wenn die Wimpern ausgerissen neben den Schrecken des Alltags wintern,